Sommer waren wir auf Hürdensee und lagen am weißen Strand. Im Sommer waren wir auf Hürdensee und lagen am weißen Strand. Die Käferchen haben uns nicht vertrieben, die Käferchen haben uns nicht vertrieben und die Sonne den Po nicht verbrannt. Und die Sonne den Po nicht verbrannt. Zum Gelände. Wir entdeckten die Insel zu Fuß und per Arm, vom Dornbusch bis runter zum Gelände. Und abends tranken wir Wein am Meer, und abends tranken wir Wein am Meer, und er lauschte den rauschenden Wellen, und er lauschte den rauschenden Wellen. Ein ferner Planet. Die Tage voll Sonne, die Nächte voll Wonne, das Festland ein ferner Planet. Wir sind hier geblieben, weil wir Hiddensee lieben. Wir sind hier geblieben, weil wir Hiddensee lieben, bis ein Sturm uns vom Mailand geweht. Ist ein Sturm uns vom Mailand geweht.